Schönen guten Tag, mein Name ist Apnar. Ich bin heute der diensthabende Arzt für Sie. Ich werde mich um Ihre Beschwerden kümmern, aber bevor wir anfangen, brauche ich Ihre persönlichen Daten. Sind Sie nicht verstehen oder haben Sie andere Fragen? Bitte geben Sie Bescheid. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay. Wie heißen Sie denn? Blausvita. Sarah Blausbitter. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen deutlich und langsam buchstabieren? Saraha. Sara. Bla. Uzet. Ve I T E R. Um sicher zu sein, möchte ich wiederholen. S, Samuel, S wie Samuel, A wie Anton, R wie Richard, A wie Anton, H wie Heinrich und Name, B wie Bertha, L wie Ludwig, A wie Anton, U wie Ulrich, Z Zeppelin und wie Wilhelm, I wie Ida, T wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard. Ist das richtig? Richtig, ja. Spreche ich Ihre Vornamen und Nachnamen deutlich aus? Sarah Blaus-Witter. Ist das richtig? Ja, richtig. Frau Blaus-Witter, wie alt sind Sie denn? 55. 55, okay. Wann sind Sie genau geboren? 23.7.1971. 1971. 71, okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,63 Meter. Wie viel wiegen Sie zurzeit, Frau Blaswitter? Gestern habe ich mich mein Gewicht gewogen. Das war 85,3 Kilo. 85,3 Kilo. Danke für Ihre Informationen. Und was führt Sie heute zu uns? Bitte können Sie bitte Ihre Beschwerden erläutern. Ja, ich verspüre mich total erschöpft. Ich habe auch Konzentrationsstörungen. Außerdem muss ich, wenn ich Auto fahre, immer für einige Stunden die Augen schließen. Und soll ich auch meine Enkelkind um meinem Enkelkind sich kümmern? Aber es geht nicht so mehr. Ich kann nichts schaffen. Es geht nicht mehr. Okay, das tut mir leid zu hören und dass Sie haben schon gesagt, dass Sie viele Probleme, zum Beispiel Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Frau Bulau-Switzer, haben Sie andere Probleme? Ja, Kopfschmerzen auch habe ich. Das ist morgendliche Kopfschmerzen. Und seit 2, 3 Stunden, dann es geht weg. Und vielleicht kann ich nicht gut schlafen. In der Nacht soll ich dreimal muss ich die Toilette gehen. Nachdem mein Mann hat mir gesagt, leider in der Nacht auch habe ich Keuchen und Würgen im Hals. Wissen Sie, was ist das? Bugün ist ein komisches Geräusch während des Schlafens, aber machen Sie keine Sorge, ich werde eine Lösung finden, okay? Ja, mein Aber Mann hat gesagt, ja. ich habe Atemunterbrechung in der Atem. Nacht. Und seit einer Woche er schläft nicht mit mir. Er Okay. schläft, warum ich habe laute Schnarchen hat in der Nacht. Frau Glauswitzer, seit wann haben Sie Schlafstörungen? Fangen wir mit Ihrem Schlafproblem an, ne? Ja, seit 6 Wochen. 6 Wochen. Aber meine Müdigkeit seit 3 bis 4 Wochen schlimmer geworden. Sind schlimmer geworden. Okay. Schlafen Sie auf dem Rücken oder auf der Seite? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht. Okay. Sie haben schon gesagt, dass Sie nachts Atempose haben. Und weiter. Atmen Sie durch den Mund oder durch die Nase? Das auch nicht bemerkt, aber morgen habe ich immer trockenen Mund oder in der Nacht, wenn ich aufwache, trinke ich auch ein bisschen Wasser wegen trockener. Vielleicht dusche ich bei dem Mund. Ja, Sie haben recht. Wie viel Wasser trinken Sie täglich? Normal, aber in der Nacht bei der trockenen Mund trinke ich ein Gläser oder ja ein Glas Wasser auch Okay, in der Frau. Nacht. Ja, okay, Frau Bulsivitsa. Wie oft müssen Sie in der Nacht zur Toilette gehen? Wie habe ich gesagt? Dreimal. Dreimal. Entschuldigung, ich höre nicht akustisch gehört. Und Frau Blauswitzer, schlafen Sie ungefähr wie viele Stunden schlafen Sie? Haben Sie das bemerkt? Vielleicht ich schlafe 6 Stunden oder so oder 8 Stunden, aber dreimal aufwachen oder zweimal. Okay. Okay. Frau Blauswitzer, Sie haben schon gesagt, dass die Kopfschmerzen hat haben. Ich möchte ein bisschen Informationen sammeln. Und wann haben Sie Kopfschmerzen gleichzeitig mit Schlafproblemen? Seit 6 Monaten habe ich morgendliche Kopfschmerzen, aber ja. Haben Sie irgendwelche Medikamente dagegen eingenommen? Nein. Okay. Wo genau haben die Kopfschmerzen? Haben Sie Kopfschmerzen? Wo genau? Wo genau? Im ganzen Kopf. Okay. Sie haben gesagt, dass die Kopfschmerzen nur morgendlich, aber gibt es etwas zu bestimmten Zeiten auftreten? Sind die Schmerzen in zu bestimmten Zeit auftreten? Morgen, wenn ich aufwache, innerhalb 2 Stunden später, es geht weg. Geht Äh, es sie, weg? sie dauert ungefähr 2 Stunden. Ja. Okay. Frau Bulow-Switzer, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Brennende Gefühl oder Farbänderungen haben Sie zur Nein. Nein. Normal Urin. Und Menge auch normal, nicht wenig oder mehr. Okay. Ich habe einige Fragen zu Ihrem allgemeinen Zustand. Und haben Sie Fieber? Nein. Fieber, Nachtschweiß und Schweißausbrüche oder vermehrte Schwitzen als sonst? Nein, Nein. nein. Haben Sie Brustschmerzen, enge Gefühl oder Luftnot? Nein. Nein. Sind Ihnen übel oder haben Sie erbrochen? Nein. Nein. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Ja, das ist ja. Seit 3 Jahren habe ich Verstopfung. Ich Verstopfung. habe auch Verdauungsprobleme. Wie oft müssen Sie zur Toilette täglich gehen oder Wochen? Zweimal in der Woche. Ja. Okay. Frau Blauswitzer, waren Sie früher deswegen beim Arzt? Nein, ich bin auch Krankenschwester. Ja, ich bin obes, weiß ich. Ich kann nicht Sport treiben. Ja, ich muss meine Enkelkind aufpassen. Deswegen denke ich so, aber nein, ich habe nicht besucht. Das kann wichtig sein, Frau Blauswitzer. Ich empfehle einen Hausarzt besuchen. Ne? Okay. Okay. Wie ist Ihr Appetit, Frau Blauswitzer? Gut, normal. Gut, okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Ja, leider von 3 Jahren habe ich 20 Kilo zunehmen. Okay. Sie haben schon gesagt, dass Sie 55 Jahre alt sind und ich vermute, dass Sie in der Menopause. Ist das richtig? Sie Ja, ja. sind Sie Seit 10 Jahren bin ich in Menopause. Haben Sie gynäkologische Probleme? Wissen Sie das? Nein, Gott sei Dank, ich besuche Wissen Sie? meinen Frauenarzt jährlich. Alles klar, alles in Ordnung. Okay. Frau Blauswitzer, gibt es etwas, irgendwelche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzucker oder erhöhte Blutfettwerte? Bitte. Ich habe Bluthochdruck seit 3 Jahren und Hypercholesterinämie seit 5 Jahren. Ja, okay. Ich nehme meine Medikamente regelmäßig ein. Das ist Valsartan 80 Milligramm morgens und Liprosid 10 und 20 Milligramm morgens. Okay. Außer Valsartan und Liprosid, nehmen Sie andere Medikamente ein? Nein. Nein, das war's. Okay. Frau Bulaus-Witzer, gibt es irgendwelche Operationen in der Vergangenheit? Können Sie bitte erklären? Bei mir würde mir die Gallenblase entfernt. Kalenblase. Vor 10 Jahren war es alles komplikationslos. Komplikationslos, ja. Okay. Ich habe einige Fragen bezüglich Allergien und Unverträglichkeiten, Frau Blaswitzer. Haben Sie oder gibt es irgendwelche Allergie? Zum Beispiel Penicillin oder Schmerzmittel oder. Nur braunes Pflaster habe ich Allergien. Wie Es besonders? äußert sich mit Pruritis und Erythem. Pruritis. Ja, Juckreiz und Rothaut. Ja, Entschuldigung. Jetzt habe ich einige Fragen zu Lebensgewohnheiten, Frau Blauswitzer. Rauchen Sie? Nein, nein. Früher auch nicht. Okay. Nee. Konsumieren Sie Alkohol? Am Wochenende, nur samstags, nur am Samstag 2 Gläser Wein. 2 Gläser Wein. Okay. Darf ich fragen, ob Sie jemals Kontakt mit Drogen hatten oder Nein, aber warum fragen Sie danach? haben? Das ist eine reine Routinefrage und wissen Sie, dass viele Drogen irgendwelche Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten haben und diese Information ist sehr wichtig für uns. Ja, das ist Okay. keine Routinefrage. Ja, Sie haben recht. Ja. Jetzt habe ich einige Fragen zu Gesundheitszustand Ihrer Eltern und Geschwister. Bestehen oder bestehen denn bei Ihnen irgendwelche Erkrankungen sind Sie gesund? Mein Vater leidet an wie ich Bluthochdruck. Er ist jetzt 70 Jahre alt und meine Mutter ist leider mit 69 Jahre alt an Busanfall gestorben. Sie litt auch Ich kann nicht akustisch gehört. Busanfall Okay. gestorben. Aha. Sie litt auch an Depression. Sie hatte Schwermütigkeit. Was denken Sie, ist das erblich, Schwermütigkeit? Kann nicht 100% sagen, aber manchmal ihre Eltern haben genetische Erkrankungen. Natürlich ist das erhöhte Risiko für sie, aber wir werden heute ihre Situation abklären, okay? Ja. Okay, ich habe Angst, vielleicht kann ich auch Autounfall kriegen. Was Okay. soll ich tun? Könnten Sie mir helfen? Das ist verständlich. Sie haben schon gesagt, dass Sie ein bisschen angenickt haben beim Autofahren. Aber ich empfehle Ihnen, bis wir feste Diagnose feststellen oder einige anpassende Behandlung beginnen, bitte fahren Sie nicht Auto. Das kann nicht nur gefährlich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährlich sein. Okay? Ja. Bitte. Und Sie Sie haben schon haben. gesagt, sie hat einen Ehemann. Und haben Sie Kinder und sind Sie gesund? Ja, ich habe zwei Tochter und zwei Enkelkinder. Ja, Gott sei Dank, die vierte gesund. Und ja. Sie also, ich habe gehört, dass die Krankenschwestern sind. Und arbeiten Sie noch? Leider vor 2 Wochen habe ich von meinem Hausarzt krank geschrieben Warum? gekriegt, weil ich so müde war. Ja. Okay. Vielen Dank, Frau Bulaus-Switzer. Wir sind fertig und ich bedanke mich für Ihre Offenheit. Nachdem, was Sie Danke. erzählt haben und basierend auf Ihrer Krankengeschichte und den aktuellen Beschwerden, habe ich einen Verdacht auf schlafbezogene Atemstörungen. Und natürlich, das ist ein Verdacht. Und ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen, danach etwas Blut abnehmen, gegebenenfalls weitere Untersuchungen durchführen. Und nach den Ergebnissen oder sobald alle Befunde vorliegen, komme ich gleich und wir werden Ihre Situation Schritt für Schritt besprechen, okay? Haben Sie etwas Fragen oder haben Sie etwas hinzufügen, Frau Bulaus-Witzer? Oh, nein, alles klar. Vielen Dank für Ihr Danke Hilfe. schön. Bitte nehmen Sie Platz, okay? Nehmen Sie Platz. Okay, danke. Gut gemacht. Bin Hocam, möchtest du einen Anruf machen? ja, bitte. Kling, kling. Kling, kling. Akpınar am Apparat, bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Doğan aus dem Labor. Könnten Sie diese Wert mitteilen, mit Oberarzt teilen? Frau. Ich kann nicht akustisch gehört. Können Sie bitte wiederholen? Könnten Sie mich hören? Könnten Ja, Sie? Ja. Frau, ja. Ja. Frau Müller hat einen Hämoglobinwert von 5,6 Gramm Deziliter. Könnten Fünf, Sie, ja, könnten Sie das sechs, mitteilen? Deziliter, ja. Müller, Frau Müller. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Okay. Guten Tag, Herr Akner. Einen schönen Tag. Was haben Sie heute für uns? Ich habe einen neuen Patienten. Heute habe ich einen neuen Patienten betreut. Aber bevor wir anfangen, musste ich eine kurze Anmerkung machen. Darf ich? Ja, natürlich. Bitte schön. Gleich habe ich einen Anruf aus dem Labor bekommen. Unbedingt soll ich Ihnen berichten, dass Frau Müller einen Hämoglobinwert von 5,6 Gramm pro Deziliter hat. Dieser Wert deutlich erniedrigt und entspricht einer Anämie. Ja. Okay. Wissen Sie, welche Art von Anämie es gibt? Entschuldigung, ich habe nie diese Patienten gesehen, aber zuerst würde ich gerne Aber untersuchen. ich habe nicht gefragt nach dieser Patientin. Ich habe einfach, wissen Sie, welche Art von Anämie es gibt? Nur Hämoglobinwerte ist nicht ausreichend für mich. Ich brauche weitere Tests machen, zum Beispiel MCV, Ferritin, Transferrin, Vitamin. Ja, aber Herr Akpınar, ich frage außer dieser Patienten, ich frage einfach, welche Allgemein, Art von Anämie gibt es? ha, Ich allgemein, frage nach allgemein. Anämie. Ja, Entschuldigung, ich verstehe für diesen Patienten. Es gibt drei verschiedene Anämie und Hypochrom, Normochrom und Makrozytanämie. Und wir werden alle Anämie-Typen bezüglich ihrer weiterer Labortests, zum Beispiel MCV, Ferritin, Transferrin, Vitamin C12 und Ofüşitate, MC, mittlerweile körperlich Volumen und ist Normbereich im 85 bis ungefähr 100 Femtoliter. Wenn Patienten hat eher niedrige MCV, mikrozytäre Anämie bedeutet. Und über dem 100 Femtoliter ist eine makrozytäre Anämie. Aber wenn die Ergebnisse sind im Normbereich, Normochrom Anämie bedeutet, ja. Okay, welche Symptome erwarten Sie bei Anämie? Häufigste Symptome ist Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Vergessenheit, Schwitzen, Haarausfall, Tachykardie, Herzrasen, Luftnot, Bewegung, Belastung oder Unfähigkeit. Anämie verursacht viele Symptome. Und ja. Okay. Was haben Sie noch für uns heute? Nun würde ich gerne die erste Patientin präsentieren. Danke schön für ihre Möglichkeiten. Und es geht um Sarah Blauswitzer. Aber Sie ich glaube, Sie sagen nicht vielen Dank für Ihre Möglichkeiten in der Prüfung. Ja. Sie müssen schon. Das ist nicht nötig, unnötige Sache. Ja. Dankeschön für Ihre Sie Bemerkungen. finden ein bisschen komisch, deswegen dann sprechen Sie darüber, aber Ja, Sie ja. können einfach entscheiden. Manchmal sprechen verursachen viele Schwierigkeiten für mich, ja. Und Sarah Blauswitzer ist 55-jährige Patientin, geboren am 24.07.1971, 1,63 Meter groß und ungefähr 89,3 Kilo, wiegt ungefähr 9 und 83,3 Kilo. Unser Patienten Sarah Blaswitzer kam heute zu uns wegen bestehender Müdigkeits- und Konzentrationsstörungen. Und sie begleitend klagte sie über Seit wann hat sie diese Beschwerden? seit wann ungefähr 6 Wochen. 6 Wochen. Sie hat sie hat seit 6 Wochen, 6 Wochen diese Beschwerden gehabt. Begleitend klagte sie über morgendliche Kopfschmerzen, tägliche Schläfrigkeit, tägliche Schläfrigkeit, Dysomnie, das ist sehr wichtige Beschwerden für ihr, Dysomnie. Für Sie. Ich habe unter Stress. Ich bin unter Stress. Aber Sie brauchen keinen Stress. Einfach Schritt für Schritt, wenn Noch Sie das. Nikturi, Ronchopathie, nächtliche Apnoe und Dyspnoe, ihr Ehemann hat bemerkt, dass sie lautes Schnarchen und Atempausen beim Schlaf hat. Vegetativ-anamnestisch ergab sich Verstopfung und Gewichtszunahme von 20 Kilogramm in 3 Jahren. Sie sind in Menopause und vor Erkrankungen leidet sie seit 2 Jahren an arterieller Hypertonie. Ihre Blutdruck gut eingestellt? Ich habe nicht gefragt, aber ich würde gerne in der körperlichen Untersuchung kontrollieren. Entschuldigung. Okay, aber nur bei der körperlichen Untersuchung Ihren Blutdruck zu messen, ist nicht genug. Weil sie morgendliche Kopfschmerzen hat. Morgendliche Kopfschmerzen kann meistens durch unkontrollierte arterielle Hypertonie oder durch Schlafapnoe-Syndrom auftreten. Deswegen diese Frage ist sehr wichtig bei dieser Fall. Und Hyperlipidämie seit 3 Jahren. Medikamentos nimmt sie Valsartan 80 Milligramm einmal täglich, Lipurit Z 20 Milligramm einmal täglich ein. Warum ist Lipruzet 22 Milligramm? Diese Präparat hat zwei Arzneimittel oder Ezetimib und Atorvastatin. Das ist eine Kombinationstherapie für Lipidsenkung. Okay. Okay. In der operativen Anamnese würde bei Ihnen Cholezystektomie durchgeführt. Und bezüglich Allergien und Unverträglichkeiten ist bei Ihnen Braunpflasterallergie bekannt. Sie reagiert darauf als Pruritus und Erythema. Bei der Noxan-Anamnese, sie ist nicht Raucherin. gelegentlich Alkohol, Drogenkonsum würde verneint. Die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie beim Vater und Depression bei der Mutter. Aber ihre Mutter ist an Brustanfall gestorben. Frau Blauswitzer ist Krankenschwester, aber seit 2 Wochen nicht noch arbeiten hat. Sie hat 2 Töchter und 2 Enkelkinder. Nach dem anamnestischen Angabe habe ich einen Verdacht auf obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und differenzialdiagnostisch kommen in eine Wofür dafür sprechen Schlafstörungen, Bronchopathie, Übergewicht, täglich Müdigkeit, Schwitzen und Adipositas, wie schon gesagt, Entschuldigung, Nikturi? Nikturi, Entschuldigung, Mund, Nikturi, trockene Mund. Brokkoli. Differentialdiagnostisch kommen in Anämie und Hypertriose in Betracht. Wofür spricht für Hypertrose? Hypothyreose? Hypertriose, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Müdigkeit aber das ist eine Verdacht und ich vermute das. Ja, aber damit Sie eine Hypotrose vermutest, haben Sie ein paar Zeichen. Hypo. Ja, Hypotrose. ich frage auf Hypotrose. Ja, Sie haben recht. Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Müdigkeit, auf Verstopfung. Seit 3 Jahren hat sie Verstopfung und sie hat Gewichtszunahme. 20 Kilogramm von 20 Kilogramm in 3 Jahren. Sie sind auf Beschwerden für Hypothyreose. Ja. Schau, ben 8'de burada. Okay. Okay, welche weitere Diagnostikmethoden möchten Sie durchführen? Und meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen und differenzielle Diagnostik auszuschließen, würde ich zuerst körperlich untersuchen und etwas Blut abnehmen. Im Labor würde ich Blutbild, Blutzucker, Schilddrüsenhormone, Leberwerte, Nierenwerte, Vitamin B12, Folsäure, Entzündungsparameter, Gerek yok değil beşti mi? mellasın. Beşti empfehle die Patienten Schlaflabor Test Polysomnographie zu Schlafprobleme auszuschließen. Schließen oder abzuklären. Zu klären, ja. Was bedeutet oder wie läuft Polysomnographie? Wie werde Polysomnographie durchgeführt? Ja, wie gesagt, Polysomnographie ist eine Untersuchung, bei der wir verschiedene Parameter beim Schlaf beurteilen, zum Beispiel EEG, Elektroenzephalographie, Elektrookulographie, Elektrokardiographie und Sauerstoffsättigung Bewegungsparameter, zum Beispiel Beinbewegung und Atempause beurteilen und Atemfrequenz, Herzfrequenz, ja. Okay. Und Sie können auch sagen, die Patienten sollten in einer Nacht in der Einrichtung übernachten, damit die Polysomnographie durchgeführt werden kann. Okay. Wie können Sie die Patienten behandeln? Je nach Laborergebnisse zuerst würde ich ambulant Therapie behandeln, aber Lebensstilveränderungen ist auch sehr wichtig für unsere Patienten, zum Beispiel Gewichtsreduzierung, anpassende Diät machen, regelmäßig Sport treiben und Alkohol reduzieren. Und dann, je nach Ergebnisse, würde ich gerne alle passende Therapie empfehlen, ne? Okay. Was ist der Haupttherapie für diese Patienten? Wenn Schlaflabor Test oder Polysomnographie schwere Schlafapnoe-Syndrom bezeichnet und natürlich empfehle ich eine CPAP-Gerät zu unseren Patienten. Und CPAP-Gerät ist eine Helfgerät beim Schlaf und sie fördert, entschuldigen, das fördert Atemzustand in der Nacht und das vermindert erniedrigte Sauerstoffsättigung und das kann hilft ihre Beschwerden. Ich glaube das. Okay. Vielen Dank, Herr Dagmann. Dankeschön. Haben Sie Fragen an mich? Nicht fragen. Dankeschön für Ihre Unterstützung. Das ist sehr schwierige Fall für mich. Osas. Ja, was das ist nicht einfacher Fall. In Düsseldorf falle. Ya. Şimdi benim birkaç önerim var. Anamnezle ilgili bence ciddi bir sıkıntı yoktu. Anamnez oldukça iyiydi. Ama siz anamnezde hastanın bilgilerini ona geri verirken bazen fiili unutuyorsunuz. Mesela "Wir haben schon erwähnt, dass Sie Probleme wie zum Beispiel" işte söylüyorsun. "Narschen, Atemaussetzer." Sonra "haben" getirmeyi unutuyorsun mesela. Zum Beispiel'e geçince orada fiil eksik kalır. Cümle uzun olunca fiil Film eksik kalıyor. kopuyor. Evet. Ona doğru. Mesela başlangıçta hani "müdigkeit" diyor, işte "konsantrasyon störungun" diyor. Hepsini saydı. Zor kalmadı aslında. Yani soyu saydı, toplamam gerekiyordu değil mi? Yani onları hani söyledim ama hasta çoğunu sayınca çocuğuma bakamadım, uyudum, işte araba kullanırken kısa bir uyuklamam oldu diyor. Yani çoğunu verdi. Buradan bir yerden hani burada başlamak Schlafstörung'dan oraya gelsin istedim ben. Onu en sona bıraktı. İpek abla gıcıklı yapıp biliyorum ben onu. Onu söylemedi. Diğerlerini saydı saydı saydı. Bir eingenickt'i söyledi. Bir iki saniye. Oradan ben şlafa geçeyim. Hani ilk şlaftan başlayayım dedim ama bu sefer de Kopfschmerzen'ı söyledi. Andere deyince vakayı da bilince beni zorladı biliyorum ben ama iyi oldu sağ olsun. Bir Evet. şekilde Ama hiç bunlarla ilgili kaygılanmanıza gerek yok. Hasta neyi söylüyorsa onu inceleyin. Hasta neyi söylüyorsa onu inceleyin. Hiç kaygılanmanıza gerek yok. "Müdigkeit" dedi, işte "konsantrasyon störüngün" dedi. Ne soracağını bilmiyorsan da şunu sor yani. "Seit wann haben Sie Müdigkeit? Seit wann haben Sie Probleme beim konsantrasyon?" gibi böyle sorabilirsiniz. Ben genelde hani burada ilk başta bunu söyleyince "gibt es noch Geçmiştim de Ursache, dass sie sich müde fühlen, zum Beispiel Schmerzen oder Schlafstörungen gibi. Hani kendim geçiş yapıyorum. Çünkü gibt es noch andere Beschwerden gibi deyince o kendine göre tüm var olan beşverdelerini hani kendi sırasına göre söyleyebiliyor. Biraz daha kendi rayıma çekebilmek için ben işte Schmerzen ya da Schlafstörungen deyip hani orada sormaya çalışıyorum. Direkt sorsam olur mu? Bu vakada direkt şılafı sorsam olur mu? Direkt sormayın diyor da. Ay, İpek direkt sormuyorsun ki zaten. Sen diyorsun ki gibt es bestimmte abla. Ursache, dass Sie sich müde fühlen. Zum Beispiel, vielleicht haben Sie sich Schlafstörungen oder haben Sie Schmerzen. Çünkü müdigkeitin sebebi ne olabilir? Ya ağrın vardır sürekli, meşgul olman gereken seni yoran. Ya Schlafstörungen vardır. Gibtes, o soruyu tekrardan, o ara soruyu sorar mısın? Gibtes. Gibt es bestimmte Ursache, dass Sie sich müde fühlen? Zum Beispiel, vielleicht haben Sie Schlafstörungen oder haben Sie Schmerzen gibi. Anladım. Tamam. Açmak. Tamam. Buradan geçiş yapabilirsiniz hani gibi. Ondan sonra hani burada hasta birçok şey kendisi söylüyor zaten. Onları duyduğunuzu ve anladığınızı belli etmek için sadece anladığınızı geri verebilirsiniz ve reaksiyon gösterebilirsiniz. Çünkü hani gösterdiği var olan semptomları hayatını olumsuz etkiliyor. Mesela eşi daha onunla uyumuyormuş. İşte burada ja, das tut mir leid, das kann schwer für ihre Beziehung sein diyebilirsin. Yani ilişkiniz için hani bu zor olabilir gibi. Ya da işte torunlarımla ilgilenemiyorum. Ya das tut mir leid. Ya, sadece böyle şeyler yani. Hani anladığınızı geri verin ve sonra reaksiyonunuzu gösterin gibi. Ve hani onlarla ilgili soru sormak için Zeitwan diye sorabilirsiniz yani. Gibi. Bunlar da benim dikkatimi çekenler. Bir de hani zaten baştan beri hep ankle kinda'dan bahsediyor ya. Yani bir insanın ankle kindası nasıl olur? Çocuğu olarak da olur. O yüzden haben Sie kinda demek yerine wie viel kinder haben Sie sormak. Hani Doğru. kinda. O Evet. da hoş olabilir. Doğru. Öyle. Bence anamnezde dediğim gibi yani bir sıkıntı yok. O benim söylediğim şeyler de kabul edilebilecek şeyler. Yani bazen fiili unutmak falan filan. O kadar çok. Söyleyin. Eksikleri herkes söylesin ki biz de hani konuşurken ister istemez hata yapıyoruz. Daha iyi olması için uğraşalım. Hani bir önceki önerilerinize uyarak daha kontak üzerine çalıştım bugün. Ama hazırladığım plana göre gidemedim. Çünkü İpek abla başka girince ben yani senaryomu tutturamadım ister istemez. Evet, Öyle ama oldu. bundan dolayı hiç rahatsızlık duymayın. Çünkü her zaman sizin senaryonuz olmayabilir. Yani hastanın size verdiklerine göre şekillenmeniz lazım. Hani kendi senaryomu tutturacağım gibi bir zorlantınız olursa bu sınav sırasında hissedilir. Hastayı dinleyemezsiniz. Hep onu sizin senaryonuza uydurmaya çalışma moduna geçersiniz. Hasta der ki ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Oluyor olur. O yüzden odak nokta hep hastanın söylediği, hastanın söylediğiyle ilgilenme. Hocam. Zaten süre yetmiyor. Evet, öncesinde sizin bir senaryonuz olursa o genel. Evet, ben bu hastada bunları tarayacağım. Bu sırayla giderse böyle yaparım ama gitmezse de sorgulayacağım şeyler belli. Uykuyu sorgulayacağım. Ondan sonra kof şımartımı sorgulayacağım. Diğer şılaf apne sendromun onun söylemediği ekstra belirtiler varsa onları soracağım. Bu. Çoğu şey zaten vegetatif anamnezde de ortaya çıkıyor. İşte übergewicht olduğu, niktürisini başta söylemezse hani orada gibi. Öyle. Şimdi özellikle Vorstellung sırasında yapılandırılmış bir şekilde sunmak önemli. Siz belki yoruluyorsunuz o vakte kadar. Orada yapılandırılmış bir şekilde sunmakta bazen zorlanabiliyorsunuz. Ya da hastanın anamnezi de yapılandırılmış bir şekilde istediğiniz bir şekilde alamadığınız için de belki öyle olmamış olabilir. Mesela bu hasta ile ilgili müdigkeit ve konsantrasyon störungla geliyor ya. Ondan sonra bunun hasta böyle anlatmamış olabilir. Bu sırada anlatmamış olabilir devamındaki semptomları. Ama başlangıçta bunu söyledi. Sonra siz kendinize göre yapılandırabilirsiniz. Buradaki sunma kısmını hastanın anlattığı sırayla sunmak zorunda değilsiniz. Sadece geliş şikayetini onunkini söylüyor olun. Ama devamını kendiniz yapılandırın. Mesela Sie stellt sich bei uns heute wegen seit 6 Wochen bestehende Müdigkeit und Konzentrationsstörungen vor. Laut der Fremdanamnese hat sie Schmerzen und Atemaussetzer während des Schlafs. Mesela bunu söylediniz. Yabancı anamnezine göre Schmerzen'ı var ve Atemaufsätze war und sie berichtet, dass sie morgendliche Kopfschmerzen hat, işte die Schmerzen sind 2 Stunden nach Aufwachen wieder weggegangen. Ondan sonra die Schmerzintensität liegt bei bla bla bla und die Schmerzen sind drückend, artık her neyse orada da Schmerzen'i tarif ediyor oldunuz. Ondan sonra begleitet klagt sie über diğer şeyler nikturi, isterseniz burada Gewitz Tsunami'yi burada söyleyebilirsiniz. İşte Trokanemund, Einschlafen, Einnicken, artık hani neleri söylemek istiyorsanız. Öyle ne oldu? İlk müdikkat konsantrasyon störüngle geldi. Bunun sebebi ne? Schlaf störüngün. Devamını onu ekliyor oldum. Sonra Kopfschmerzen'ı var. Kopfschmerzen'le ilgili bilgileri sundum. Sonra da backlight semptom gibi. Hasta bana bunu bu sırayla anlatmasa bile ben bunu böyle sunabilirim. Yani bunu önceden hazırlayabilirsiniz ve bu sunuma alışabilirsiniz. Yapılandırılmış bir şekilde hani sunabilmek için. Öyle. Şimdi bu O hastada sırayı ezberlemem gerekecek. Dağınık olmaması için. Oraya not aldım da şimdi. evet. Şimdi bu hastanın arteriyel hipertonisi var. Arteriyel hipertonilerde de hani uncontrolled olduğunda siz daha iyi biliyor olursunuz. Morgan diye Kopfschmerzen hani temel semptomlardan hani birisi oluyor. O yüzden bu hastanın hipertonisi yani arteriyel hipertonisini işte kontrollü olup olmadığını, ilaçları düzgün alıp almadığını sormak önemli. Çünkü mesela düzensizlik varsa ayrıcı tanıya onu da koyabilirsiniz. Hani o yüzden onu hani sorun. Diğer de hani çok özellikle bir şey yok. Ben de Schlaf Bezirganı atmış Störüngen diyordum. Ayrıcı tanı olarak hipotiroze und anemiyi söylüyordum. Öyle. Bu vakayla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ja, aber ich habe eine Frage. Überraschte. Hören Sie? Ja. Ja, wir stellen die Frage immer, wir sind in Wechseljahren, aber die Patientin ist 60 Jahre alt. Diese Frage ist richtig, oder andere sind in Menopause? Fragen wir. Oder so detaylı Informationen. Ich glaube nicht, detaillierte Informationen. Ja, bei dieser Patientin ist das nicht wichtig. Vielleicht wichtig kann sein. Außer Häufigkeit ist, ich denke, Menopause ist ein Riskfaktor für diese Patienten. Deswegen sollten wir diese Fragen stellen. Aber ich weiß nicht für diese andere Fallen. Okay, richtige Frage. Sind Sie Wechseljahr, richtig? Ja, Sie sind im Wechseljahren diye sorabilirsiniz. Sie sind im Menopause de diyebilirsiniz. Bunu ben daha önce ifade ettim. Benim bir Japon arkadaşım var. Biz onunla her gün söylüyoruz. Bu konuyu her gün tartışıyoruz aramızda. O yüzden bir de bir size danışayım dedim. O ısrarla menopoz olarak sormanı istiyorum. Gerçi çok ayrıntılı bir bilgi. Ben onu okey ediyorum ama sonuç itibariyle belli bir şeye geldik. Artırmak lazım. Kaliteyi artırmak lazım bir türlü. Burada bir şeye düşünmek lazım diye düşünüyorum. Kendim. Bunu Hocam. meslek hayatım açısından da. O yüzden size bir sorayım dedim. Hocam bu Erfarunklar'da Danish'in simülasyon grubunda çok soruluyor. Ben kendim de sordum Öyle Danish'e. mi? Bu soruyu sizin sorduğunuz soruyu kendim bizzat sordum. Hı. Eğer diyor, eğer hasta abdominal bir yakılmayla geldiyse ya da bu soracağın soru menopoz sorusu o hasta önemli mi? Risk faktörü olması açısından önemli. Bir de şikayetleri bazen menopoz şikayetleriyle de ilişkili olabilir gibi bir şey demişti. Hani bunu da önemli ama mesela hiç alakasız bir şeyde karın ağrısı yoksa zamanın da kısıtlıysa sormayabilirsin diyor ginekolojik soruyu. Yani bunda da Yok yaş yok bir şey. hocam Bak. 55 onda da yaş sınırı Onu sormuş anladım ben. İpucu. soralım diye. Hani Benim sorum şu, bu kadın şimdi veksel yerle klimak biraz teorik informasyon ama yani veksel yer eşittir klimakterim diye biliyoruz. Dolayısıyla kadın bu dönemde adet görebilir ama süreleri uzar, bir takım şikayetleri olur ama menopozda bunu göremez. Dolayısıyla soruyu doğru sormak açısından 60 yaşında bir hasta ve menopozu yok. Veksel yarın klimakteriyum diyorsunuz. Menopoz değil diyorsunuz. O Ben yüzden öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam ben zaten menopoz diye biliyorum. O yüzden hep öyle öyle soruyorum. mi? Meselelerle menopoz aynı şey değil hocam. Efendim? Aynı şey değil ikisi. Veksel yar menopoz mu klimakteriyum mu? Menopozsa sıkıntı yok. Vekseliyer klimakteriyum hocam. Aynı şey değil. Menopoz tamamen adet olmaması. Vekseliyer'de adetlerin bozulmaya başladığı dönem diye biliyorum ben. Öyle mi? Yani halk arasındaki ifadesi şey değil, öyle mi? Ben yeni öğrendim de hani halkın Vekseliyer'in ben Danışa menopoz sordular. için de aynısını kullanıyordum. Öyle. Hmm. Danışa sordular Peki. onu. Bu soru karışıklık olmasın diye de menopoz diye sorun dedi. Vekseliyer hiç sormayın dedi sınavda dedi. Çünkü Allah Allah. farkınız farklı soru gelebilir dedi. Vekseliyer'le menopozun farkı ne diye sorabilir dedi. O yüzden Ben de onu aramak menopoz istedim. sorun diye soruyu söyledi. Ben de onu aramak istedim. Hasta 60 yaşında. Bu hastaya sen veksel yağ veksel yağ da zinde inde menopoz mu demek lazım? Onu öğrenmek istiyorum yani. Hocam o son cevabı şu. Veksel yarı diye sormayın dedi. Okey. Tamam, karşıladım. Zinzi no in menopoza. Bu kadar hocam. Okey. Tamam, Bu teşekkür ederim. başka sorular gelebilir hastadan. Veksel yarı ne, menopoz ne? Almanlar menopozu biliyormuş hocam. Ama veksel yarı deyince mesela bir Almana ginekolojiye probleme dediğin zaman onu biliyorlarmış. Yani toplum biliyormuş bunu. Hani biz bunu tıbbi bir kelime olarak biliyoruz ama onu da biliyorlarmış. Havizi ilgenleşir, ginekologu işe probleme desem olur mu dedim ben Almanca öğretmenim. Olur dedi yani anlarlar dedi. Anladım. Bu teklif olmuyor hocam. Tamam. Bir soru. Yani Bir tane. eğer sizin sorunuzu çok iyi anladım. Ben bu soruyu Daniş'e kendim sordum. Aynı bu soru. Vekselyare diye sormayın dedi. Zinzi noh in menopoza diye sorun dedi. Bu kadar. Okey. Okey. Bir Hocam de ben de mesela şunu da soruyorlar bu simülasyonlarda duymuşsunuzdur. Son adet tarihi. Bu çok saçma bir soru. Hiç buna girmeyin diyor yani. Ya tabii. siz ginekolojik anamnezle ilgili bir iki soru sorun. Daha fazla değil çünkü vakit yetmiyor hocam. Evet. Emin olun yetmiyor. Unutuyorsunuz. Yani o Okey. süre içerisinde hepsini bitirmeniz lazım. Bir de bizim Danış'tan şey yaptığımız hani son 2 dakikada auf klärung 4 puan diyor. Hani önemli sorulara vakit kaybedip 4 puanı kaybetmek yani çok feasible gelmiyor tabii Evet. bilemiyoruz öyle. Okey. Bir de İbrahim'in sınavıyla ilgili ACS. Ben sizin ilk başta yaptığınız sunumlara katılamadım doktorun Sümeyra Hanım. Kurstan dolayı. Tabii şu anda ACS'yi dinleyemedim. Siz İbrahim bahsederken sunumlarınıza baktım. 3 tane ACS var orada. Bir tanesi Paul Bettler, diğeri Florian. Bir tane daha var. Gördüğüm kadarıyla kayıtta. Aynı mı değil mi? Dinlemedim tabii de. Tanesi şey değil aslında. Birisi iki kere isimlendirilmiş. Birini Öyle ben mi? isimlendirmiştim. Birini Ekrem Hocam isimlendirmiş galiba. Yoksa farklı değil. %80 taksi farkı çıkıyor ama abi. Efendim? %80 taksi farkı çıkıyor. Hangisi o? Paul mu? Florian mı? Paul da Ha, değil, Florian. Florian bilmiyorum abi. O da Florian kişi. da değil. Florian da değil. Paul Breitner da değil. Normalde Kadın. Düsseldorf'ta dört Kadın değil mi? tane akut koroner sendrom vakası var. Bir tanesi kadın, üçü erkek. Bunları en son el yazması Erfahrunglar vardı. Orada görebilirsiniz. Dört tane ayrı ayrı fal vardı. Farenin kadın mı? Kadın değil mi ya? Evet. Fare. Evet, kadın. Fare değil. İn. Fare değil Peki, mi? Kadın ya. özür Bana dilerim. çıkan taksi şoförüydü. Özel bir soru olacak ama peki bu dört tane falin veya üç tane falin tek tek ayrı ayrı bilgileri olan arkadaş var mı aranızda? Biraz konu dışında bir soru Abi ama. şey de var. Bu Danish Telegram grubuna oradaki Ya oraya işte ben o giremiyorum. mentörlerinden birisi attı geçen 4 fali de ayrı ayrı. Ben size inşallah gönder. Yani Tamam. Tamam, genel teşekkür grubu ederim. da kalabalık eder de isteyenler olursa ben göndereyim inşallah. Tamam, Geçen teşekkür gruba ettim. attılar. Teşekkür ederim. Hocam Hoş bir geldin. de şey soracaktım ben. Bazen şey yapıyorlar ya bizi etiketliyorlar. Hani isimlendirme ile alakalı beni ya da işte biz katılan siz dışında simülasyona. Bir, Simülendiriyorum. Sizin ha dikkatinizi. biz bir şey yapmamıza gerek yok. Bir onu sonra bir de bu şeyi soracaktım. Ben yakın zamanda öğrendim de Almanya'da işte meme takibini falan da şey yapıyormuş. Jinekoloji Ekoloji. hani bu sıklıkla alakalı bildiğiniz bir şey var mı? Hani ne sıklıkla ideal? Bazıları 2 yılda bir, bazıları yılda 2 falan geçiyor şeylerde de. Hani Milletin konuşmalarından, simülasyonlardan duyduğum. Onun ideal bir sıklığı var mı şeyde? Bir tecrübesi. Yani normalde kontrolün yani normali nedir bilmiyorum. Ama Danish'te takip ettiğim kadarıyla yılda bir kere olması yeterli. Hani iki kere olursa daha iyi diyor. Ama yani benim oradaki acildeki şeyim onu ona vermek değil. Bir kere gidiyorum diyorsa tamam benim için genok hiç yorum falan filan Niye yapmıyor. gelmesin? Senede bir defayı duyduk. Bize kafi, ekstra tutup da bir reaksiyona gerek yok diyorsunuz. Evet. Yani... Bu kaydı durduruyorum.